Mal, ja, dann zeigt sie uns Tränen. Doch wir nehmen es wahr als Regen. Und wir sehen immer dieses Leid, doch nicht, dass sie eine Botschaft in den Himmel schreibt. Wenn die Sonne einmal trauert, ja, dann zeigt sie uns Tränen. Doch wir nehmen es wahr als Regen. Und wir sehen immer dieses Leid, doch nicht, dass sie eine Botschaft in den Himmel schreibt. Die Welt, in der ich lebe, hat sich einfach so verdreht. Alles, was ich kannte, wurde zu einer Schlampe, die es pflegt, sich die Menschen zu krallen, mit Änderung zu prallen. Jeder hat's vollendet, aber keiner will es schnallen, und sie tappen in die Fallen. Alle stehen von neu auf, Oldschool wird abgerissen, alle machen Neubau. Was ich heute brauch, will mich nicht mehr. Ich schwimme im Meer mit einem winzigen Wert von Prinzipien umher, ohne Liebe, mit zärtlichem Beat tief im Herzen. Du hast dies vorher, ich will auch, aber wer kann mir das bereiten? Diese Zeiten sind vorbei, in denen sich wegen Kleinigkeiten nicht mehr lohnt, darum zu streiten. Ab heute musst du fighten, du kannst es nicht vermeiden. Immer wieder diese Leiden, ich will es mir austreiben. Doch ich hab's verkackt, Mann, wie hört sich das denn an? Ja genau, einfach beknackt. Wenn die Sonne einmal trauert, ja, dann zeigt sie uns Tränen. Doch wir nehmen es wahr als Regen. Und wir sehen immer dieses Leid, doch nicht, dass sie eine Botschaft in den Himmel schreibt. Wenn die Sonne einmal trauert, ja, dann zeigt sie uns Tränen. Doch wir nehmen es wahr als Regen. Und wir sehen immer dieses Leid, doch nicht, dass sie eine Botschaft in den Himmel schreibt. Die Welt, um die es geht, ist ein Wunder, dass sie schwebt. Wenn die Sonne trauert, siehst du, wie nicht nur ein Auge tränt. Und der Frust ist abgelegt, doch wie lange hält das an, bis man sich dann wieder schlägt, sich versteht, und was dann? Ich sage dazu Scheiß drauf, doch der Kreislauf ist das, was mir Zeit raubt. Und ich schreib's auf. Das sind brennende Worte aus der Seele. Ich benenne die Sorte, wie ich will, wenn ich sie wähle. Das Ganze wird zum Rap-Song, ungewöhnlich nett und mit dem Beat und Text von Tricky Amps Herzform. Siehst du, wie der Zeiger hier pendelt, um von A nach B zu kommen? Mit so viel Zeit hier verschwendet, hab die Reise gecancelt. Die Scheiße ist gebändigt, bin dem Geiste geblendet. Doch das meiste ist vollendet. Gib mir doch ein Zeitfenster mit nem Peilsender. Dann such ich mir den Ort, wo ich mir meine Zeit ändere. Wenn die Sonne einmal trauert, ja, dann zeigt sie uns Tränen. Doch wir nehmen es wahr als Regen. Und wir sehen immer dieses Leid, doch nicht, dass sie eine Botschaft in den Himmel schreibt. Wenn die Sonne einmal trauert, ja, da zeigt sie uns Tränen. Tränen. Tränen. Wenn die Sonne einmal trauert, ja, da zeigt sie uns Tränen.